Elektra mit einem Sprung aus dem Dunkel auf sie zu, immer näher an ihr. Was bluten muss? Dein eigenes Genick, wenn dich der Jäger abgefangen hat. Er fängt dich ab, doch nur im Lauf. Wer schlachtet ein Opfertier im Schlaf? Er jagt dich auf, er treibt dich durch das Haus. Willst du nach rechts, da steht das Bett, nach links, da schäumt das Bad wie Blut. Das Dunkel und die Fackeln werfen schwarz-rote Todesnetze über dich. Clytemnestra, von sprachlosem Grauen geschüttelt, will ins Haus. Elektra zerrt sie am Gewand nach vorn. Clytemnestra weicht gegen die Mauer zurück. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Der Stock entfällt ihren zitternden Händen. Elektra, du möchtest schreien? Doch die Luft erwürgt den ungeborenen Schrei und lässt ihn lautlos zu Boden fallen. Wie von Sinnen hältst du den Nacken hin, fühlst schon die Schärfe zucken bis an den Sitz des Lebens. Doch er hält den Schlag zurück, die Bräuche sind noch nicht erfüllt. Er führt dich an den Flechten deiner Haare und alles schweigt. Du hörst dein eigenes Herz an deinen Rippen schlagen. Diese Zeit, sie dehnt sich vor dir wie ein finsterer Schlund von Jahren. Diese Zeit ist dir gegeben, zu ahnen, wie es Scheiternden zumut ist, wenn ihr vergebliches Geschrei die Schwärze der Wolken und des Todes zerfrisst. Die Zeit ist dir gegeben, alle zu beneiden, die angeschmiedet sind an Kerkermauern, die auf dem Grund von Brunnen nach dem Tod als wie nach der Erlösung schreien, denn du liegst in deinem Selbst so eingekerkert, als wär's der glühende Bauch von einem Tier aus Erz. Und so wie jetzt kannst du nicht schreien und ich stehe neben dir. Du kannst den Blick nicht von mir wenden. Immer krampft es dich, dass du von meinem schweigenden Gesicht das Wort ablesen willst. Du rollst die Augen, willst irgendetwas denken, willst die Götter heruntergrinsen aus dem Nachtgewölk. Die Götter sind beim Nachtmahl. So wie damals, als du den Vater würgtest, sitzen sie beim Nachtmahl und sind taub für jedes Röcheln. Nur ein halbtoter Gott, das Lachen taumelt zur Tür herein. Er glaubt, du triebest Scherze zur Schäferstunde mit Ägist. Allein zugleich bemerkt er seinen Irrtum, lacht lautgellend auf und ist ihm nu davon. Da hast auch du genug. Die Galle träufelt dir bitter auf das Herz. Verendend willst du dich auf ein Wort besinnen, irgendeines noch von dir geben, nur ein Wort, anstatt der blutigen Träne, die dem Tier sogar im Sterben nicht versagt ist. Da steh ich vor dir. Und nun liest du mit starrem Aug das ungeheure Wort, das mir in mein Gesicht geschrieben ist. Denn mein Gesicht ist aus des Vaters und aus deinen Zügen gemischt. Und da habe ich mit meinem stummen Dastehen dein letztes Wort zunicht gemacht. Erhängt ist dir die Seele in der selbstgedrehten Schlinge. Sausend fällt das Beil und ich stehe da und sehe dich endlich sterben. Dann träumst du nimmermehr. Dann brauche ich nicht mehr zu träumen. Und wer dann noch lebt, der jauchzt und kann sich seines Lebens freuen. Sie stehen einander Aug in Aug. In diesem Augenblick erhellt sich der Hausflur und die Vertraute kommt herausgelaufen. Sie flüstert Clytemnestra etwas ins Ohr. Diese scheint erst nicht recht zu verstehen. Allmählich kommt sie zu sich, sie winkt, Lichter. Es treten Dienerinnen mit Fackeln heraus, stellen sich hinter Clytemnestra, sie winkt, mehr Lichter. Es kommen mehr heraus, stellen sich hinter sie, sodass der Hof voll von Licht wird und rot-gelber Schein an den Mauern flutet. Nun verändern sich die Züge der Clytemnestra allmählich und die Spannung des Grauens weicht einem bösen Triumph. Sie lässt sich die Botschaft abermals zuflüstern und verliert dabei Elektra keinen Augenblick aus dem Auge. Ganz bis an den Hals, sich sättigend mit einer wilden Freude, streckt sie die beiden Hände drohend gegen Elektra. Dann hebt ihr die Vertraute den Stock auf und, auf beide sich stützend, eilig, gierig, an den Stufen ihr Gewand aufraffend, läuft sie ins Haus. Die Dienerinnen mit den Lichtern wie gejagt hinter ihr drein. Elektra währenddessen: Was sagen Sie ihr denn? Sie freut sich ja. Mein Kopf, mir fällt nichts ein. Worüber freut sich das Weib?